Schillers Briefwechsel mit Kana, Teil 4, Jena, 18. Juni 1790. Wahrhaftig, ich schäme mich vor dir, dass ich in meinem Ehestande ein so träger Korrespondent werde und mich verdrießt, dass ich gegen dich das Ansehen haben soll, als ob ich mich verschlimmert hätte. Und doch kann ich dir beteuern, dass du der einzige Mensch bist, an den ich überhaupt schreibe, und dass ich es alle Tage tun würde, wenn ich es nur irgend möglich machen könnte. Der 30-jährige Krieg, den ich in Göschens Kalender mache und der in den ersten Wochen Augusts fertig sein muss, nimmt mir jetzt alle Stunden ein, und ich kann kaum zu Atem kommen. Mein seltenes Schreiben bringt mich auch um deine Briefe, und ich versiege so allmählich ganz. Sonst wäre mir sehr wohl, und ich könnte mich meines Lebens recht freuen. Auch wundere ich mich selbst über den Mut, den ich bei diesen drückenden Arbeiten beibehalte. Eine Wohltat, die ich nur meiner schönen häuslichen Existenz verdanke. Ich bin täglich 14 Stunden lesend oder schreibend in Arbeit, und dennoch geht's so leidlich wie sonst nie. Mit deinem Herrn von Funk hast du uns gar viel Vergnügen gemacht. Es wurde mir so wohl in seinem Umgang, er spricht von Dingen, die mir lieb sind, mit so viel Interesse, und in seinem Wesen ist etwas Stilles und Feines, das ich über alles liebe. Ich beneide dir ihn. Solchen Umgang hat mir der Himmel hier nicht beschert. Viel Glück zu der neuen Kantchenlektüre, hier höre ich sie zum Sattwerden preisen. Hast du Reinholds Kantsche Briefe, die neue Auflage gelesen und die Moralphilosophie von dem hiesigen Adjunkt Schmidt gelesen? Sie soll ganz vortrefflich sein. Meine Theorie der Tragödie, der ich jede Woche einen Tag widme, macht mir noch immer viel Freude, aber langsam geht es freilich, da ich gar kein Buch dabei zur Hilfe nehme, bloß Reminiszenzen und tragische Muster. Was ist jetzt deine Beschäftigung und wie ist überhaupt euer Leben? Dorschen ist wohl noch immer in Karlsbad. Meine Frau wird dir auch schreiben. Grüße Minna schön und lebe wohl und lass bald von dir hören. Dein S.